der Riegel vorgeschoben werden und das hieß, die Wertsubstanz des Geldes ist seitdem überhaupt nicht mehr Existenz. Es gibt keine objektive Wertaufbewahrungsfunktion mehr. Das ist nichts als Papier und elektronische Buchungsimpulse. Das heißt, in dem Moment oder in dem Maße, wie das wirklich im großen Maßstab eingefordert wird, löst sich das Ganze in der Tat in Rauch auf. Jetzt will ich Schluss machen damit. Ich habe jetzt versucht, so eine grobe Skizze zu geben, die war wirklich sehr grob, auf dieser grundsätzlichen Ebene. Und ich denke, wenn wir jetzt in der Diskussion weitermachen, dann müssten wir versuchen, abgesehen von der Diskussion über diese grundsätzliche Ebene selber, diese Vermittlungen herzustellen zu dem, was jetzt als Globalisierung firmiert, was eben wie gesagt nichts weiter als diese Flucht nach vorn ist, und was vor allem diese Ebene der Weltfinanzmärkte angeht, die ja wesentlich diese Globalisierung tragen und bestimmen. Ich glaube, dass man nur so, also ein bisschen mit einem gewissen Hintergrund, diese ganze Sache klären kann. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden also nach dieser Reaktion, die dem Karl Held jetzt möglich ist, um dann auch deinem Eingehen auf ihn nochmal, auf jeden Fall eine Pause machen, weil sich das ja jetzt doch etwas länger geworden ist. Also ihr könnt ja gucken, dass ihr euch ein bisschen ranhaltet. Ja, ja, ich will uns aber da auch entschuldigen, denn es ist nämlich wirklich überhaupt nicht einfach. Ne? Also man kann nicht in 10 Minuten unmöglich solche Zusammenhänge darstellen. Also Ach, das ist ja großartig. Bobby, ich polemisiere jetzt gegen dich in einer Art und Weise, die hast du noch nicht erlebt. Ja, gut. Mach dir doch das Leben nicht so schwer. Die ganze Polemik. Ich meine das so. Wenn du, ich beziehe mich, damit es klar ist, auf Seite 1 unten jetzt doch, auf die Bemerkung, der Bobby ist einer dieser unmaßgeblichen Zeitgenossen, ja, der diese Theorie vertritt, die ich hier glossiert habe, antizipieren, weil ich seine Schriften kenne. Ja, unmaßgeblich ist kein Vorwurf, ja, damit hier keiner an falschen Schlenker vermutet. So unmaßgeblich wie der bin ich schon lange. Der ist der. Ich hab keinen. Ich brauche einen Eisner. Du kriegst schon dann gemacht. Die sollen einen kopieren. Die Sache ist so gemeint. Du bemühst auf der einen Seite eine Diagnose, nämlich neue Fakten. Du willst da einordnen und bewerten, erklären eigentlich. Ja? Das gehört sich auch so. Und jetzt kommst du an in deiner ganzen Erläuterung und schwenkst immerzu von den neuen Fakten auf, ach ich nenne es mal Wissenselemente, die du da mit der Marxischen Theorie teilst. Das hast du wirklich gemacht. Und jetzt sage ich dir, was Methodisches und das betrifft, das macht dir doch das Leben nicht so schwer. Wenn der Marx diese Widersprüche, immer mehr Arbeit ist verlangt, damit sich immer mehr Kapital umsetzt und sei Plus macht. Die Methode dazu, die aus der Konkurrenz geboren ist, heißt immer weniger Arbeit einsetzen. Wenn du das schon von Marx hast, dann kannst du da schon mal sicher gehen, dass du damit keine neue Phasenbestimmung des Kapitalismus in der Hand hast. Dann hat der Marx zu diesem Widerspruch schon alles gesagt. Noch anders ausgedrückt. Du behauptest, dann glatt ein wenig später, ja, das war später bei dem Referat. Das ist doch ein unlösbarer Widerspruch. Jetzt sage ich dir wirklich noch ein saudummes Marx-methodisches Zitat. Widersprüche, was macht man denn mit denen? Die löst man doch nicht auf, denn da gibt man eine Verlaufsform. So hat der Alte gesagt. Und genauso machen es die Burschen, über die wir heute theoretisch diskutieren. Die geben ihnen eine Verlaufsform. Also, mein Antrag, wenn es da schon suchst danach, ist das System, das du genauso wie ich einmal vor 30 Jahren angefangen hast zu studieren, weil es das so langsam für widerlich befunden hast. Vielleicht hast du genauso wie ich mit dem Vietnamkrieg angefangen und so weiter. Wir haben uns ja gekannt damals in der Organisation. Du fängst an, das zu studieren und kennst zuerst einmal bloß die Ableitung von Marx. Das sind die Notwendigkeiten dieses Systems. Das sind seine inneren Gegensätze. Ja? Da musst du doch wissen, die sind dann, wenn sie schon stimmen, als Analyse, ewig, solange es das System gibt, nämlich. Da kannst du an dieser Stelle mit Marx Begrifflichkeit oder wie du schimpfst, mit Marx'schen Bestimmungen kannst du kein Stadium ermitteln. Wenn, dann musst du das, die Suche nach dem Stadium, was ist denn wirklich Neues eingetreten in diesem System, ja, dann meine ich, ist ein theoretisches, ne? Also ich will jetzt nicht hauen. Dann muss da noch suchen, dann ist es wohl bei den Verlaufsformen zu suchen. Nicht, du selber, du stellst immer zu. Produktivkraftentwicklung ist keine Verlaufsform. Aber was denn sonst? Was denn sonst? Die Produktivkraft der Arbeit ist das Mittel des Kapitals und zugleich untergräbt es sie. Genauso steht es bei deinem alten Marx drin. Du hast da dieselben Band wie ich. Alles Ost-Berlin 1962 zitiert wahrscheinlich. Ja, da muss man sich ja wirklich nicht streiten. Du gehst so weit, dass du sagst, aus Marx geht eine historische Schranke, du warnst die Leute vor einem Missverständnis. Mich brauchst du sowieso nicht zu warnen, das wirst du auch wissen. Du warnst die Leute vor einem Missverständnis, wenn der gesagt hat, der tendenzielle Fall der Profitrate ist eine Notwendigkeit. Tendenziell enthält er gewisser Relativierung und so weiter. Du machst da Kurzerläuterungen. Dessen, was der Marx behauptet hat, über die inneren Widersprüche dieses Gesetzes, K3, Kapitel 15. Ich weiß ja nicht, wie Marx belesen die Leute hier sind. Gut, versuch's auf die Art. Dann dementierst du ein falsches Verständnis. Und was wozu? Damit du da wieder zurückkommst zu sagen, und ist da nicht doch was? Ist da nicht doch eine absolute Schranke? Nein, darin ist keine. Wie soll sie denn auch sein? Du machst da Schlussbemerkung übers Geld und übers Gold. Und da merke ich, ich muss einen zweiten Vorwurf nachziehen. Du wurschtelst auch manchmal. Also erstens, du machst es zu schwer. Bei den dieser Produktionsweise immanenten Gegensätzen bleibt es, solange sie aufrechterhalten wird. Das ist so banal, der Satz, dass ich ihn aber dir doch mal sagen möchte. Wenn sie abgeschafft wird, sei es durch eine revolutionäre Bewegung, was der Marx seine Intention war, der Luxemburg ihre übrigens meine nach wie vor noch ist, und so, dann ist das was ganz anderes, wie sich auf eine immanente Gesetzmäßigkeit des Kapitals berufen, praktisch an sie anknüpfen und so weiter. Krise ist doch nicht der Ausgangspunkt für eine Revolution. Das ist doch die Einsicht von Leuten, dass sie so nicht weitermachen wollen, dass sie diese Widersprüche nicht mehr ausbaden wollen, dass sie sie nicht mehr aushalten können und wollen. Das ist doch was ganz anderes wie Ende eines Systems. Solange es existiert und solange es durch Gewalt aufrechterhalten wird, deswegen habe ich auch den Staat als Subjekt heute im Mittelpunkt gestellt. Nicht, weil ich eine neue Theorie gegen Marx aufmachen will. Weil ich so, es gibt ja Veränderungen. Ich habe da sogar damit ein Angebot gemacht, merke ich jetzt. Merkst du nicht, was wirklich, wenn es da schon mal in der lenischen Sprechweise vor ein neues Stadium des Kapitalismus künden willst, dann guck doch noch, worin die Neuerung gegenüber vor 50 oder 100 Jahren besteht. Und dann sage ich, es gibt die, der Weltmarkt wird vollendet. Das bringt eine neue Verlaufsform, all des Zeugs mit deinem tendenziellen Fall, mit dem, dass der Kredit sich gegen die wirkliche Produktion stellt. Du kannst auch sagen, dass die Bedingungen der Produktion und Zirkulation auseinanderfallen, alles Marx-Zitate. Die kann ich schon so lange auswendig, dass ich sie nicht mehr hören kann. Das sind alles Bestimmungen der Krise. Ach, das mit der Arbeit. Das Arbeit, die zur Substanz des kapitalistischen Reichtums immer mehr Geld zur Verfügung haben, erklärt wird, als solcher benutzt wird und keine andere Reichtumsquelle wird gelten gelassen. Sogar die Natur als andere Quelle des Reichtums wird vernichtet. Ja, all das. Das kannst du alles erzählen und das wird auf dem Weltmarkt oder durch die Herstellung des Weltmarkts überführt in neue Verlaufsformen. Und jetzt stellst du schon wieder, und das ist, wie du dir das Leben schwer machst. Die Frage nach dem, hat denn das nie irgendwann einmal ein Ende? Ich sagte mal als Angebot, damit man sich verständigt, wie ich meine, dass große Geldkrisen, die sich eventuell sogar über einen Euro auslösen oder so, wie die verlaufen, nicht als Ende des Kapitalismus, sondern da stellen sich Nationen in der allerwaldursprünglichsten Form wieder gegeneinander. Das ist die Verlaufsform. Und ziehen ihre Gläubigen da haben heran dafür, dass sie die nationalen Gegensätze austragen. Da werden Nullen gestrichen im ganzen Weltkreditsystem. Das ist nur so scheppert. Und dann ist der bisher als wirklicher Reichtum anerkannte Aktienbesitz und alles, der ist mit einem Schlag weg, da, dort, überall, selbst bei den institutionellen Anlegern. Und dann geht's von vorn los auf niedrigere Stufen leider. Und ausbaden müssen es wieder mal ganz andere. Das ist so banal. Warum philosophierst du über das Ende eines Systems, das allen seinen Beteiligten, einer Klasse insbesondere, einfach seine Widersprüche immerzu aufherrscht und ausbaden lässt? Was soll denn das? Du musst in dein eigenes Referat bei der Suche nach dem Ende sogar das Dementi einbauen. So blöd bin ich nicht, sagst du, also sinngemäß, dass ich dran glaube, dass der Marx mit dem Fall der Profitrate, der dann wirklich im Prinzip tendenziell immer vorhanden ist, da gibt es ja Gesetz, das hast du erläutert, nichts dagegen. Ja, dagegen die Erläuterung. Das dementierst du richtig hier öffentlich, dass er damit gemeint hat, es wäre dann Schluss. Verstehst du? Rosa Luxemburg-Bemerkung von vorhin. Ja, warum musst du das überhaupt dementieren? Weil du da erst einmal den Eindruck erwecken willst, du hast was gefunden, dass in dem System sein Ende angelegt wird. Und dein Grundrisszitat, von 595 ufert aus in die Bemerkung, so zeigt sich, dass das System des Tauschwerts auf Arbeit beruhen eine miserable Grundlage ist. Ja, so hört das Zitat auf. Nicht dort, und dann hört der Kapitalismus auf. Das ist alles schon geklärt, theoretisch. Also wenn es dann hier so wurscht und tätst, wenn es dann hier so dein Bedürfnis raushängen lassen tätst mit, du hättest den großen Wurf gemacht, du hättest die Unmöglichkeit der Fortführung dieses Ladens entdeckt. Dann würdest du dich mit der anderen Frage befassen, das ist jetzt mal Gegenvorschlag, richtig konstruktiv gemeint. Wie reagieren die Agenten dieser Produktionsweise, die wirklich in ihr was zu melden haben? Zumal sie eine gute Statistenmannschaft haben, also eine sehr, willige, ja, bereitwillige Statistenmannschaft haben. Wie reagieren die auf das, was du mit Kollaps erst andeutest und dann doch nie als Kollaps so einfach als Behauptung in die Welt setzen willst? Das ist doch das Offenkundige. Denk auch an meine Bemerkung, vielleicht ist die Ironie nie rausgekommen, ist auch, hier liegt bei der Bewältigung nationaler Nichtwachstums oder schlechten Wachstums, Konkurrenz international, liegt der Beschluss vor, es als Wirtschaftskrieg zu versuchen. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Als Wirtschaftskrieg kannst du da unterschreiben und gleichzeitig kannst du daraus hören, die wissen, dass sie sich nur auf Kosten anderer ebenso gestrickter Nationen und Produktionsweisen durchsetzen können. Nur auf Kosten und gegen sie. Das ist die Bedeutung von Krieg, das drinsteht. Also, das nur bezieht sich auf, vorläufig wollen wir es mit Zugewinn an nationaler Macht und Geldmacht wirtschaftlich versuchen. Durch, ach Gott, du kannst sagen Vergröberung, kannst auch sagen Vollendung aller Techniken der kapitalistischen Reichtumsgewinnung, bis zur Mikroelektronik. Aber dass das auch vorläufig ist, das kann ich dir verheißen. Und außerdem, du weißt genau, dass seitdem diese Ausnahme auf dem Weltmarkt weg ist, diese Russen, diese Seppel, seitdem ist die Anwendung von Gewalt immer öfters in Betracht gezogen worden und auch praktiziert worden. Du musst doch selbst bei deinem Goldargument merken, dass nicht das Gold aus dem Verkehr gezogen ist, die große Erkenntnis ist, sondern wie und wodurch. Nämlich durch die wechselseitige Anerkennung der Staatsschuld zwischen den Nationen. Und die ist widerrufbar. Die ist erstens gefährdet durch das Benehmen unserer Märkte, also unserer Spekulanten. Und zweitens ist sie unter den Nationen immer wieder kündbar und aufzumischen. Da hast du doch eigentlich die künftige Verlaufsform von Krisen wenn der Zustand eingetreten ist, dass wirklich die Gewinnung von Geldmacht in den Nationen kapitalistischer Produktionsweise, in den besseren zumal und so weiter, eine Frage ist, wie viel Reichtum ich aus dem Rest der Welt gewinne. Was ist denn das für ein neuer Zustand? Eigentlich wollte ich da die Vorgabe machen, dass das vielleicht die rationale Lösung für die Fragestellung ist, ja, wie machen denn die bloß weiter? Wie sollen die aus immer weniger Arbeit immer mehr Kapital verwerten? Ja, wie denn? Ja, so geht's. Das geht auch schnell außerökonomisch weiter. Verstanden überhaupt, was ich mache mit meiner Polemik? Mach das doch nicht so schwer. Ja, ich glaube, du machst das zu leicht. Aber es war das erste Mal in meinem Leben. Soll ich jetzt? Bitte, ich kann da noch kurz ein paar Fragen stellen. Warum kommst du denn immer, also damit da auch die das Moment des Verwerfens spürst, also bis jetzt, ich habe ja gesagt, was ich verwerfe, was ich ablehne, aber das Moment des Verwerfens, nochmal, es gibt Sachen, die sind bei Marx korrekt erklärt. Wenn du jetzt wirklich anfängst, vor dem Publikum hier, das interessiert an solchen Sachen, Gott sei Dank gibt es noch ein paar so Leute, und sagst, es ist doch so, dass das alles hinter ihrem Rücken geschieht. Und ich so, wahrscheinlich bist dann hier bedient mit dem Witz, dann sollen sie sich halt umdrehen und schon wissen sie es. Du merkst da, dass du ein Bild von Marx, sie kennen die Gesetze, die sie exekutieren, die Notwendigkeiten, gar nicht. Sie haben ein falsches Bewusstsein von den Notwendigkeiten und das haben sie aus den Zwängen, in die sie gestellt werden. Da hast du nämlich eine Andeutung drüber gemacht. Die werden in praktische Notwendigkeiten durch die Krise wie durch einen normalen Akkumulationsverlauf gestellt. Die Leute strecken sich nach der Dicken. In einer Gesellschaft, in der alles und alles nur durch Geld geht. Schau alle erst einmal Geld zu verdienen. Da steht eine ganze Gewalt dahinter, eine Gewaltmaschinerie. Du kannst nicht zahlungslos einkaufen. Also auch wenn die Kreditkarten manchmal so hasen. Der Witz ist, dann sind sie darauf angewiesen. Sie folgen dem ein oder anderen privaten Strategiechen. Und das tun sie aber dann auch. Die haben einen Willen. Gott, Noma, die haben einen Willen. Aber die verfolgen da Sachen und du kannst durchaus versuchen, also du meine ich jetzt sogar Mann, also das ist nicht speziell du, man sollte es sogar unternehmen zu sagen, dass sie sich damit Gesetzen des Kapitals unterwerfen und soll ihnen zeigen, bis jetzt habt ihr es nicht gemerkt, aber jetzt wisst ihr es. Wenn man das gut kann, dann ist es vollkommen in Ordnung. Du machst es ganz anders, du sagst, ich will es nicht so gemeint haben. Erstens ist es so. Zweitens will ich nicht gesagt haben, da gibt es irgendwo hinten drin an Dings. Warum muss denn das Dementi machen? Sag doch lieber die Vermittlung gleich auf. Die Konkurrenz ums Geld, um Arbeit und so weiter bis zum letzten Scheiß ist die Art, wie man praktische Zwänge befolgt. Die Erklärung dieser Zwänge, ihr Grund, ihr Gesetzmäßigkeit, das ist das, was du in dem Blauen liest. Aber dann stell doch die Vermittlung her zu jedem, der Marx nennt es Oberfläche, die Oberfläche der Konkurrenzbewegung und so weiter. Dann, er ist nicht mehr dazu gekommen, er ist zu früh gestorben, um die Oberfläche aufzuschreiben. Lies unser Zeitschrift, du merkst da in 10 Nummern, findest da 5 Teilartikel aus dem, was Marx als Oberfläche zu erläutern vorgehabt hat. Dann geh doch das mal durch, dann kommst du endlich von der verrückten Frage ab, ob der Kapitalismus hier eines Tages an sich selber krepiert. Und dann musst du an ihr immer, kaum hast sie ausgesprochen die Antwort, gleich ein Dementi abliefern, wie es das nicht meinst. Das halte ich für, macht dir das Leben nicht so schwer, Vorwurf. Und über andere Sachen soll heute noch diskutiert werden, also ich will jetzt nie alles durchgehen, auch mit deinem Fließband und so weiter, steht ja alles bei Marx. Das ist Teil der Arbeit und Kooperation. Da lese ich jetzt Fließband lässig, obwohl es noch gar nicht vor sich gehabt hat. Die Mikroelektronik ist ein billiger Witz. Also okay, ich will jetzt kurz sagen, warum du dir es meiner Ansicht nach zu leicht machst. Denn was du jetzt mit dem Dementi gemeint hast, das war ja nicht das Dementi meiner eigenen Argumentation. Und klar hast du es. Nein, sondern das war das Zurückweisen von Unterstellungen, wie sie gewöhnlich von Leuten, die nicht gut zuhören, kommen. Ne? Und insofern ist es überhaupt kein Dementi. Zum Zweiten, ich denke schon, dass man sich Gedanken darüber machen kann, das ist keine verrückte Fragestellung, ob der Kapitalismus an sich selber krepiert. Das an sich selber krepieren, ich denke, dass das in der marxischen Theorie als Logik enthalten ist. Das heißt aber eben gerade nicht, dass das nun das Krepieren des Kapitalismus an sich selber irgendeine emanzipatorische Verlaufsform nimmt. Auf seine Weise hat es der Marx gesagt mit Formulierungen wie die Möglichkeit des gemeinsamen Untergangs der kämpfenden Klassen oder eben von einem bestimmten Entwicklungsgrad an stellt sich eben durch diese innere Schranke die Alternative Sozialismus oder Barbarei und so weiter. Na, und was haben die jetzt anders gesagt? Ja, Moment. Ich habe bloß an der Sache lang gemacht. Ich habe gesagt, du kannst dann werden sie fuchtig, dann kommt ein neuer Tour des Despotismus auf, der braucht sie noch nicht einmal ans Wertgesetz zu halten. Das habe ich dir doch gerade erzählt. Aber, lieber Karl, wenn das aber der Fall ist, ja, wenn sich zum Beispiel eine, was weiß ich, eine Bandenherrschaft oder eine irgendeine Form von Diktatur, die sich nicht mehr ans Wertgesetz hält, ja, und das du da, dann als eine mögliche Verlaufsform nimmst, dann hast das aber auch nicht mehr mit der kapitalistischen Produktionsweise zu tun. Nicht? Und es gibt bereits Weltregionen. Ja, das sehen wir dann schon. Na, also ich denke, wenn man sich die Entwicklung im Weltmaßstab heute anschaut, dann gibt es schon einige Beispiele dafür. Na klar, der ganze Osten. Und um jetzt nochmal auf das, krisentheoretische Argument zu kommen. Das Argument war eben, dass nicht der tendenzielle Fall der Profitrate aus den genannten Gründen diese absolute Grenze setzt, sondern die wird gesetzt dadurch, dass die Möglichkeit überhaupt zusätzlicher Wertschöpfung zunichte wird durch die innere Produktivkraftentwicklung des Kapitals selber. Ist doch der Fall der Profitrate. Ja? Nein. Und da komme ich jetzt gleich auf den Grund, warum es eben nicht eine bloße Verlaufsform ist, von der ich spreche. Da bist du auch nicht drauf eingegangen. Nämlich in dem Maße, wie die Möglichkeit absoluter zusätzlicher Wertschöpfung verschwindet, wird auch das Problem des tendenziellen Falls der Profitrate gegenstandslos. Es stellt sich dann das Problem, dass die, wie der Marx so schön sagt, auf dem Wert beruhende Produktionsweise an ihr selber nicht mehr weiterlaufen kann. Wie dann die Menschen darauf reagieren, ist eine ganz andere Frage. Und wenn es nicht vorher und unabhängig davon schon eine emanzipatorische Bewegung gibt, dann würde ich sagen, sieht die Sache ziemlich düster aus. Dann gibt es Verlaufsformen in der Tat auch wieder, aber dann jenseits dessen, was so manche Leute als die kapitalistische Zivilisation bezeichnen. Aber darüber will ich jetzt nicht reden, sondern über die Analyse dieser krisentheoretischen Fragestellung. Und was du da, worauf du nicht eingegangen bist, das war mein Einwand und das Argument, dass wir es auf der einen Seite in der Tat mit einer Reproduktionslogik des Kapitals zu tun haben, die verändert sich nicht, die hat der Marx im Wesentlichen beschrieben, und zum Zweiten, und auch das steht bei Marx, mit einem irreversiblen Prozess, und ein irreversibler Prozess ist keine Verlaufsform. Gelegentlich bei dir oder bei euch oder ich weiß nicht mehr bei wem, als Argument gelesen haben, nämlich es ginge immer wieder auf ein Neues, immer wieder von Neuem los oder es könne immer wieder von Neuem losgehen, weil ja da Kapital vernichtet wird in der Krise. Und dann geht es immer eben wieder von Neuem los. Ja. Genau das stimmt eben nicht. Denn wenn Kapital vernichtet wird, wird damit nicht der Produktivitätsstandard vernichtet. Das heißt, wenn im Krisenprozess Kapital kann auf mehrere Arten vernichtet werden, es kann schlicht entwertet werden, indem es also nicht mehr rentabel ist, dann stehen eben die Gebäude und Maschinen da und sind nicht mehr vernutzbar. Oder es kann entwertet werden dadurch, dass es moralisch verschleißt, dass es zwar noch intakt ist, aber eben nicht mehr dem Produktivitätsstandard genügt, schon eine neue Generation von Maschinenaggregaten und Automatisierungsaggregat und so weiter da ist. Oder es kann drittens vernichtet werden, buchstäblich, indem es eben zusammengebombt wird. Nicht? Das ist ja das berühmte Argument, was ich auch von anderen immer wieder gehört habe, nämlich, und das will ich jetzt als Beispiel mal nehmen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war eben so viel zusammengebombt, dass es dann eben wieder auf ein Neues nach diesen ungeheuren Leiden und Opfern gehen konnte und da kam dann eben das Wirtschaftswunder raus, weil diese krude Art von Kapitalvernichtung stattgefunden hätte. Ist ein völlig idiotisches Argument, offen gestanden. Denn was hier das eigentliche Problem ausmacht, was die Krisen- und Stagnationsperiode der Zwischenkriegszeit eben auch hervorgebracht hat, das ist ein bestimmter ich sage es nochmal, Produktivitäts- und Rentabilitätsstandard. Dieser Standard, der, wenn das Kapital, die Maschinen und Gebäude zusammengeschlagen werden, der ist inkorporiert im gesellschaftlichen Wissen, in den Köpfen des Gesamtarbeiters. Ja? Und würde das auf dieser Stufe dann auf ein neues gehen, dann wäre diese Grenze sehr schnell wieder erreicht. Im Übrigen hat tatsächlich Anfang der 50er Jahre die westdeutsche Industrie bereits wieder das Produktionsniveau der Vorkriegszeit erreicht gehabt. Also daraus ist überhaupt nicht diese neue Akkumulationsära gekommen, sondern woher ist sie gekommen? Aus dem, was ich vorhin als Teil dieses Schneeballsystems bezeichnet habe, diese Expansion in neue Industriezweige in Deutschland und in Europa kam nämlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, die große Expansion der sogenannten fordistischen Industrien. Die wurden da erst zur Massenproduktion und da sind also, wenn man es jetzt mal in kruden Arbeitsplätzen ausdrückt, nach Untersuchungen des Münchner Soziologen Burkhard Lutz, 8 bis 10 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze, also zusätzliche Fähigkeit des Kapitals, Arbeitskraft einzusaugen auf den neuen Rentabilitäts- und Produktivitätsstandard. Das war die Basis des Wirtschaftswunders und nicht das Kaputtschlagen der Produktionsanlagen. Und wenn jetzt in der mikroelektronischen Revolution eine neue Qualität in diesem Produktivitätsstandard erreicht wird, die auf verschiedenen Ebenen erstens mal alle quer durch alle Industriezweige läuft und nicht nur Industriezweige, sondern überhaupt alle Reproduktionszweige, wenn in einer qualitativ neuen Dimension Arbeitskraft, siehe eben, wie gesagt, strukturelle Massenarbeitslosigkeit freigesetzt wird, dann heißt das eben, dass die Hoffnung, die im Übrigen alle möglichen Ideologen sich machen, vor uns die goldenen 90er Jahre, hieß es in so einem schönen Büchlein, Ende der 1987, glaube ich, ist das rausgekommen, wo man eben mit den Argumentationen der Lange-Wellen-Theorie gehofft hat, die Mikroelektronik wäre quasi aus sich heraus eben ähnlich wie vorher der fordistische Schub und vorher eben die erste Industrialisierung, eben eine neue Ära der Akkumulation hervorbringen. Hat sie eben nicht, Pfeifendeckel. Ja? Das ist eben das Problem, dass hier diese in diesem Verhältnis von Herausnahme von Arbeitskraft und Überkompensation durch Expansion der Märkte die Rationalisierung erstmals schneller geworden ist, die Expansionsfähigkeit überflügelt hat. Und das ist das Problem. Das verstehe ich dich wirklich nicht. Wo hast du das her? Das ist doch das Gesetz des Falls der Profitrate. Erstmals, das beruht doch drauf, dass... Erstmals nicht in einem relativen, vorübergehenden Sinn, der natürlich früher auch schon da war und Krisen hervorgebracht hat, sondern in einem absoluten Sinn. Und das kann man auch durchaus mit der marxischen Krisentheorie begründen. Ich wollte jetzt aber abschließend noch auf was anderes hinaus, nämlich auf die Konsequenzen. Du tust so, als wäre das so eine Art Marotte von mir, nun unbedingt so eine absolute innere Schranke darstellen zu wollen. Und als hätte das für die Art und Weise, wie man den Kapitalismus bekämpft, überhaupt keine Auswirkungen. Ich denke, es hat sehr gravierende Auswirkungen und das ist eben gerade das, was so diesen wertkritischen Ansatz unterscheidet oder wo wir meinen, dass sich das unterscheidet. Nicht, weil wir klüger sind als die vorherigen Generationen, sondern weil wir eben an diesem historischen Punkt angelangt sind. Sich unterscheidet von der Art und Weise, wie der Arbeiterbewegungsmarxismus den Kampf geführt hat, denn auch in seinen revolutionären Bestandteilen hat er letztlich, das lässt sich ganz eindeutig zeigen, diesen Kampf innerhalb der kapitalistischen Vergesellschaftungskategorien geführt. Das heißt auf dem Boden der Lohnarbeit. Und die Frage der Aufhebung der Lohnarbeit kam bestenfalls vor in der Vorstellung ihrer Verstaatlichung, was wiederum, das wäre nochmal ein eigener Streitgegenstand, den ich jetzt nicht hochkochen will, aber eben in diesem Kontext nachholender Modernisierung in diesen Gesellschaften der sogenannten Sowjetökonomie oder eben der nationalen Befreiungsregimes und so weiter eine Rolle gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen blieb dieser, ich würde eben sagen, dieser Kampf wertimmanent. Das heißt, wenn man sich die Marx'sche, die berühmte Gegenüberstellung vor Augen führt, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk oder nieder mit der Lohnarbeit, dann wäre eben jetzt erstmals die Frage tatsächlich konkret zu stellen, nicht mehr als nur als Abstraktion dieser Parole konkret zu stellen, wie das denn aussehen soll und muss. Diese Aufhebung der Wertvergesellschaftung, der fetischistischen Wertform, dass die Menschen tatsächlich auf diesen Produktivitätsstandard, den jetzt das Kapital hervorgebracht hat, aufhören, sich zu vergesellschaften über den Fetischismus, die dingliche Eigenschaft des Werts, diese Fetischkonstitution, sondern stattdessen Institutionen direkter Vergesellschaftung, das heißt die Frage, die ist dann allerdings auch zu diskutieren und zu klären, wie die Wertabstraktion, der Warenfetischismus ersetzt werden kann durch Institutionen direkter Vergesellschaftung. Und das heißt auch gesellschaftlicher Selbstverständigung über den Einsatz dieser Produktionsmittel für vernünftige und Produktivkräfte, für vernünftige Zwecke, die nicht mehr an diesem blinden Roboter dieser Wertverwertung hängen. Und das ist eine Frage, die konnte sich die alte Arbeiterbewegung gar nicht stellen. Jetzt entschuldigst du noch, die Deppen. Gerade hast du gesagt, sie haben im Rahmen des Systems agiert und so weiter. Der Vorwurf, der hat doch damals auch schon zugetroffen. Da brauche ich doch nicht einen Computer dazu. Also, ich würde eben da nicht einfach sagen, die Deppen. Aber sehr schnell. Da bin ich sehr elitär in der Frage unter Linken. Also, dann bist du aber auch etwas idealistisch, würde ich sagen. Denn wenn die Krise auch nicht sozusagen die Bedingung der Emanzipation ist, so ist es doch so, dass diese... Schon wieder ein Dementi. Wieder dein Typus des Dementis. Du willst was sagen und dementierst gleich. Ja, leider... Wenn auch nicht, wenn er konservativ sagt. Karl, wenn so krude Argumentationen kommen, wo alles zusammengebacken wird, jetzt nicht allein von dir, dann muss ich anfangen zu differenzieren. Das erscheint dir dann als Dementi. Ich muss dementieren die krude Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Und ich sage also, die Krise ist nicht die Bedingung der Emanzipation. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Aber jetzt kommt der Aber. Ja, und jetzt kommt ein Aber. Immer wieder dasselbe. Ja, nämlich das Aber ist. Man muss sich halt auch mal die Geschichte der sozialen Bewegungen und der Arbeiterbewegung anschauen. Wie ist es denn gekommen? Das hat nicht damit miteinander zu tun. Doch, das hat insofern was damit zu tun. Worauf führst du es denn zurück, dass die, wie du sagst, solche Deppen waren, dass sie nicht in der Lage waren, die Frage der Aufhebung der Wertform zu stellen? Woher kam denn das? Wie geht denn die Aufhebung der Wertform? Jetzt muss ich trotzdem, du gestehst zu, dass wir uns halt jetzt weiter streiten. Ja. Du redest von Wertform. Ich glaube nicht, dass du etwas über die Wertform in all ihren von Marx durchgeführten Bestimmungen was ich nicht wüsste. Umgekehrt traue ich das auch zu. Bloß die Wertform, wie gibt es denn real? Das ist dasselbe Argument wie vorhin. Du sagst, ja, da kommen Leute und argumentieren krud und sagen, da wird entwertet. Vergisst aber prompt die Verlaufform von Entwertung, dass die sich lokalisiert, dass die sich personalisiert, dass die Entwertung stattfindet. Die einen verlieren alles, die anderen behalten ein Bruchteil davon. Die können auch wieder anfangen. Du kümmerst dich gar nicht um die Verlaufsform der Krise mit. Verlaufsform meine ich jetzt wirklich, wie sie an der Oberfläche, das ist die marxische methodische Bezeichnung, also in der wirklichen Konkurrenz stattfindet. Die Aufhebung der Wertform geht vom Standen eines Proletariers, der noch seiner sieben Quacksteppe aneinander hat. So, dass er sagt, ich merke den Grund für all das, was mir widerfährt und was ich kaum noch aushalte. Das ist nämlich, dass alles mein Arbeiten, Kaufen, Sparen und Heiraten dem Gewinn von Geld und zwar dem von anderen Leuten in der Welt, das sind die Klassen, die keine Ahnung dazu, unterworfen ist, dass ich bloß etwas einer Sache hinterhernehme, weil ich denke, ich könnte über den Verdienst von Geld durch Arbeit dies und jenes, meine Gesundheit, mein Alter, mein sonst was, und jetzt kriegt er laufend die Quittung und kriegt laufend Dementi sein Leben lang. Wenn er sich das Dementi zu Gemüt führt, analysiert, ob mit Hilfe von einem von uns, oder selbsttätig, ist mir so scheißegal, ich werde schon helfen dabei. Nur, wenn er das macht, dann bricht er so die Chimäre, die Wertform auflösen oder brechen. Mensch, die Wertform ist ein gesellschaftlicher Zusammenhang von lauter Zwängen. Ich sag dann noch, vielleicht schmeckt dir es, dann kannst du das in dein nächstes Opus auch noch nachschreiben. Ein Hegelsatz. Abstraktionen in der Wirklichkeit wahrmachen heißt Wirklichkeit zerstören. Na also, jetzt kennst du es ja, das Stückler. Und der Wert ist eine Abstraktion und das heißt, die Wirklichkeit, die dort zerstören wird, sind die Leute. Ja, na gut. Na bitte, das ist so banal, kannst du doch wohl noch mir folgen. dann braucht doch nicht hier das Publikum, also rhetorisch und mich, wie kann man die Wertform auflösen? Die Wertform ist ein Zusammenhang von Kaufen, Kosten, ungesund leben und alles Mögliche. Ja, das ist das Konglomerat, das Reale der Wertform. Arbeit haben, die nichts taugt, nichts bringt. Keine Arbeit haben, was noch weniger bringt. Das ist der Witz heute bei 6 Millionen. Das ist die Wertform, wie sie geht und steht. Ich weiß jetzt nicht, wem du das erzählen willst. Weil, ja, weil du immer von der Wertform redest. Weil das war ja nicht das Problem. Beziehungsweise du machst das schon wieder viel zu einfach. Ja, dann schau dir doch mal das an. Wie diese Wertform ist ja nicht einfach etwas, was man sozusagen unmittelbar, indem man nun die Leiden, die diese Wertform einem aufzwingt, und natürlich verschiedenen Leuten auch verschiedenerweise aufzwingt, indem er die einfach aufsummiert. Und wenn man die aufsummiert, dann weiß man, was man ohnehin weiß, dass man leidet, dass man Zumutungen ausgesetzt ist. Ja, und was weiter? Habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, was weiter. Ich habe gesagt, da muss man sich ja mal fragen, wo das herkommt. Das war meine Fortsetzung. Stell mir nicht ungerechte Fragen. Wenn einer immer bloß sein Leid aufsummiert, wird er höchstens ein Gerechtigkeitsfanatiker oder wird er nicht revolutionär. Ja gut, aber warum gibt es dann? Es gibt eben nicht nur viele Gerechtigkeitsfanatiker, es gibt eben auch das Problem, dass diese berühmte, wunderbare Arbeiterklasse eben selber als, auf einer bestimmten Ebene muss man das so sagen, als bürgerliches Subjekt konstituiert ist. Ja, konstituiert? Das heißt, ja natürlich, ja, das da musst du dich mal fragen, was das heißt, was Konstitution. Wie eine bestimmte Bewusstseins- und Handlungsform zum Beispiel. Ich schreibe dich das Agieren. Ich schreibe mein Leben lang drüber, Bobby. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Der hält es schon aus. Der ist dran gewöhnt. Ja. Ich sag dir mal, du hast am Anfang eine Einleitung gehalten. Ja, und hast davon gesprochen, dass an die nationale Wochen. Ja, der Nationalismus, wieder ein Auftrieb erlebt und so weiter. Ich bin kein Intellektueller, manchmal bin ich auch feinsinnig. Der hat auch keinen Auftrieb erlebt. Denn das ist doch das, was wir vorfinden. Das ist doch, weil er von Konstitution spricht. So fangen sie alle an. Sie sind doch eingebunden als Teil eines nationalen Kollektivs. Ihr Leben, Arbeiten, Essen und Trinken hängt von ihrer Funktion in dem System ab. Wie sollen Sie denn als Nicht-Nationalisten auf die Welt kommen, Leute? Das ist doch der Anfang, den man abschaffen will. Das ist doch nie so, vorher waren Sie keiner und jetzt sind Sie welche. Ja, man hat doch gesehen, dass Sie das Ganze mittlerweile noch viel positiver sich darauf beziehen und es eben immer weniger kritisieren. Das kann man doch feststellen. Man kann feststellen, dass ich furchtbarer Schluss aus dem, was innerhalb per Krise und per internationale Konkurrenz auferlegt wird, furchtbarer Schluss draus ziehen. Ja, aber ja, woher kommen denn diese Schlüsse? Und das hat was zu tun. Das hat was zu tun damit, damit, dass es eben nicht so einfach ist, die Wertform aufzuheben, indem man einfach sagt, das ist das Kapital, dieses Kapital, das treibt es immer und überall und mit uns. Und das Problem ist doch, diese, ja, ich sage es jetzt provokativ für dich jetzt in diesen Terms von Wertkritik, diese Subjektkonstitution aufzuheben. Was aber in den Köpfen drin ist, durch das Dasein zum Beispiel, sage ich jetzt nochmal provokativ was anderes, als Charaktermaske des variablen Kapitals. Das sind Sie nun mal. Ja. So fangen alle an. Okay, also wenigstens da streitest nicht ab. In dem System kannst du da gar nichts anderes erwarten. Also wo sollen Sie denn anfangen? Gut, du oder ich? Gut, aber daraus ergibt sich in dieser Krise und vor allem, wenn es eben eine weitergehende Krise, eine historische Schranke ist, in dem Sinn, wie ich es versucht habe darzustellen, durchaus andere Reaktionsformen, die sogar nahe liegen, die aus dieser Konstitution als Charaktermaske des variablen Kapitals vollständig nahe liegen, nämlich nicht die schwierige Frage sich zu stellen, wie diese nun verrückt spielende Wertform aufzuheben ist, sondern als Konkurrenzsubjekt sich behaupten zu wollen. Das heißt aber erstmal natürlich die Frage der Aufhebung der Konkurrenz innerhalb der Lohnarbeiter, die nun ja partiell wenigstens in Form zum Beispiel der Gewerkschaften in diesem historischen Aufstiegsprozess dieses Waren produzierenden Systems eine gewisse Binnenrationalität hatte. Denn in dem Maße, wie das im Aufstieg begriffen war, wie die Expansionsfähigkeit noch da war, ja, war ja auch, konnte auch partiell dieser Lohnkampf, der Kampf um Arbeitsbedingungen, auch der Kampf um die Herstellung bürgerlicher Rechtssubjektivität für diese Lohnarbeiter, die ja ursprünglich gar nicht da war. Das waren ja unterständische Massen. Herr Walbo, ja, der Hauptgedanke von 80 Jahren Arbeitsbewegung. All das hatte eine gewisse Binnenrationalität. Man konnte sozusagen damit leben, man konnte damit Erfolge erzielen. Ja. Und wie? Relative, ja, Binnenerfolge. Ja, zwei Weltkriege konnten wir damit leben. Ja, also das ist jetzt leichtsinnig. Das war sozusagen die Geschäftsgrundlage der Existenz von Gewerkschaften. Ich streite ich dann ab. Ja, gerade ein letzter. Und jetzt mal weiter. Was passiert jetzt? Das ist eben auch was auf einen qualitativ veränderten Zustand verweist. Dass nämlich diese partielle Aufhebung der Konkurrenz innerhalb der Lohnarbeit aufgekündigt wird, und zwar unter dem Druck der Krise. Dass also verschiedene Partikularsubjekte entstehen, die sich zum Beispiel durch Ausgrenzung von Kernarbeiter gegen Randgruppenbelegschaften, von Deutschen gegen Ausländischen, von Hetze gegen Sozialhilfeempfänger. Du kannst ein ganzes Spektrum aufmachen, was nahe liegt aus diesem Dasein als Charaktermaske des variablen Kapitals. Ja. Jetzt, okay, und jetzt ist aber die Frage, wie du dich darauf beziehst als Kritiker des Ganzen und ob du im Unterschied und wie du im Unterschied zu diesem historischen Arbeiterbewegungsmarxismus und dieser Gewerkschaftsbewegung, die jetzt also ihre Paralyse nun vollständig eingestehen muss, die ja selber mittlerweile mitmacht bei diesen Ausgrenzungsdebatten, schon längst mitmacht, wie du diese Frage, die über den bisherigen Lohnkampf hinausgeht, und die Vorstellung, die Lohnarbeit zu verstaatlichen in Form eines sogenannten Arbeiterstaats. Das und wie du das so, dass die Leute nicht nur Bahnhof verstehen und dass es nicht einfach darauf hinausläuft, schaut euch an, wer das ist, wer euch das alles antut. Ja, wer ist es denn? Nicht? Nochmal, also, das sind schon welche. Das gibt Subjekte, die ihnen das antun. So ist ja auch nicht. Aber das nützt eben herzlich wenig. Das war die Logik der bürgerlichen Revolution, eben die selber nur des Jakobinismus, die Leute einen Kopf kürzer zu machen oder einzusperren. Das nützt dir aber in Bezug auf die fetischistische Konstitution überhaupt gar nichts. Ja? Und auch das Enteignen in dem rein formal juristischen Sinn nützt auch gar nichts. Also wie zum Beispiel in der DDR die Fabrikanten ihre Enteignungsurkunde gekriegt haben, nur damit hinterher eben ein staatlich moderiertes warenproduzierendes System mit all den Formingredienzen wie eben Trennung von Produzenten und Konsumenten als logische Grundlage betriebswirtschaftlicher Rationalität und so weiter und so fort. Sogar der Profit, der Gewinn der Betriebe wurde ja noch staatlich geplant. Also eine vollkommene Absurdität, aber eben historisch erklärbar. Und das Problem ist eben, was mit erklärbar verstehbar. Und das ist ein Unterschied. Ja, gut. Den Unterschied sehe ich jetzt nicht so, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war das Problem, was schlägst du denn vor? Was ich noch weiß, von der alten MG-Agitation war, die Steigerung, so quasi syndikalistische Steigerung des Rufs, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Oder ist das Allerneueste. Wie hieß die, diese so Aufkleber, die überall waren, also ich weiß jetzt nicht mal, ob die von euch waren, das ist ja völlig wurscht, aber ich meine, Logik, ja. Die hieß also, die Leute brauchen keine Arbeit, sondern Geld. Ne? Ja, das ist erst einmal der systemimmanente Witz. Ja, aber das ist der systemimmanente Witz, aber natürlich wissen diese ganzen Charaktermasken des variablen Kapitals sehr wohl, da sind sie nämlich völlig reflektiert. Ja? Das ist natürlich eine paradoxe Intervention ist, ja, ihnen die Systemaufhebung in den Kategorien des Systems selber vorzuschlagen. Nein, denen nicht. Sondern durch das Begreifen der Kategorien des Systems, denen sie ausgeliefert sind. Und die Kategorien sind für sie keine Studienobjekte. So, in einem Buch, jetzt gehe ich einfach mal ihre Erfahrungen. Karl und Bobby, jetzt gehe ich einfach mal dazwischen. Okay. Ich denke, es ist ein bisschen Zeit, nach gut zwei Stunden, dass wir so ein bisschen die Debatte eröffnen. Und also ich finde, aber vorher könnten die noch Kunden zu Ende sprechen. Nicht. Wir werden Urteile fällen, weil sonst geht das ohne Ende, sonst geht das ohne Ende weiter. Wir könnten dann aber vorher noch eine kleine Pause machen. Das können wir gerne machen, wenn gewünscht wird. Da habe ich dann will ich aber noch ein Recht haben. Ich will auf was hinweisen. Es ist etwas anderes, sich über Krisen- und Zusammenbruchsfragen, die auf dem Thema sind, Krise heute und ihre Bewältigung, ja, sich zu streiten oder damit zu verwursteln, das ist mein zweiter Vorwurf, Bobby, Fragen der Bereitschaft, der Eignung, des Willens der Arbeiter durch zwei Jahrhunderte die Revolution zu machen, damit zu verwursteln, das halte ich für nicht statthaft. Das sind zwei Paar Stiefel. Das falsche Bewusstsein der Arbeiter, ihre Fehler, solange sie noch in Bewegung waren, wo er gesagt hat, solange sie wenigstens noch koaliert haben und auf ihr Recht gepocht haben. Wobei aufs Recht pochen immanent ist. Ja, alles, das unterschreibe ich frei, gell? Nicht, dass wir uns da täuschen. Ja, ich war schon. Ja? Aber das ist nicht mein Problem. Aber das zu verwursteln, das ist nicht statthaft. Das ist auch nicht ehrlich in Bezug auf die vorigen Auseinandersetzungen bezüglich, wie geht Krise, was ist neu dran? Karl, jetzt haben wir es aber zum dritten Mal, in dem Fall ich, gehört. Und lass uns ihr eine kleine Pause machen. Ja, klar, so. Nein, das ist ja in Ordnung. Wenn wir vielleicht eine Diskussion auch wieder finden, vielleicht jetzt eine kleine Pause. Sollen wir die Arbeiter verdammt, ja, Krisendiskussion zu führen? Mal Schluss jetzt. Und lass uns eine kleine Pause machen und mal eine Diskussion eröffnen, weil es gibt ein paar Sachen, denke mir, die andere Leute und vielleicht ich auch hier anmerken möchte. Mach doch. Also wie lang? 10 Minuten, oder? 10 Minuten lüften, oder? Okay. 10 Minuten, Viertelstunde, denke ich so. Ja, das ist mein Vorwurf. Du kannst jetzt hier mitten in deine Arbeiterbeschreibung einsteigen. Ein bisschen aneinander vorbei. Jetzt bleib bei Krise. Und dass ich falsch verschließe aus der Krise. Ist es denn wirklich so, dass es keinen gibt, der sich an der Diskussion beteiligen möchte und eine Frage stellen möchte? Und jammern die Leute so an, oder sie auch. Ich hätte das jetzt gerne noch mal ein bisschen auseinander dividiert, und zwar einmal die Diskussion darüber, was nach einem Zusammenbruch des Kapitalismus irgendwie möglich ist oder so. Das heißt, inwieweit Subjekte daran beteiligt sein müssen, an der Auflösung der bestehenden Zustände und der reinen Analyse, ob der Kapitalismus zusammenbricht. Und da interessiert mich eigentlich weniger die These, ob jetzt irgendwie der Kapitalismus nur überwunden werden kann durch, nennen wir es mal Aufklärung, also durch Aufklärung von einzelnen Subjekten, oder ob der wirklich einen Mechanismus in sich birgt, der dann zum Zusammenbruch führt, sondern mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wie kann man diese Frage überhaupt klären, ob die Krise jetzt eine besondere Krise ist oder irgendwie nur eine Krise innerhalb einer ganzen Bewegung, die letztendlich infinitesimal ist, also immer weitergeht. Halt. Das sind die Gründe, die Sie anderen mitteilen, damit Sie zur Sache stehen und auch den Arbeiterkampf oder sowas mit befördern. Dann ist es nicht ein Los, sondern dann ist es das Mittel, der Weg, Leute zu sammeln, die sich gegen das Zeug auflehnen, wo es immer geht. Das ist kein Los. Und vor allen Dingen kann man das bloß nicht zu einer welthistorischen Chance, Begebenheit und so weiter ins Verhältnis setzen. Das ist inkommensurabel, das ist nie aneinander zu vergleichen. Miteinander in Verbindung zu bringen, noch nicht mal. Also überlegt mal, ob so ein Hinweis was nützt.